Endlich raus in die Welt nehmen. Ich weiß, wie die wird nehmen. Lass mich anfangen, Termin. Never für Schüttel muss sein, Ferner sollte einer Kamin. Dachte Gabi, sei ich zu ihm. Interfähig mit Versehen. Dachte Gabi, sei ich zu ihm. Messi, Argentin. Kulle Post, Buri, Malbu. Dachla hat den nie fürs Buch. Sorry, mich nervig, du. Rasna, mich heirig, gut. An die Nervas, all die Sohn. Berif Mama liebt mich für so. An die Nervas, all die Sohn. Berif Mama liebt mich für so. Was Bori für die SF, für die mein Auto leid auf Havana. Mich mal Luki, Bassana, wie Schabbi, Huni, Miss Diana. Lass du Anna Montana, ne Bad Girl, feel like Rihanna. Lass du Anna Montana, ne Bad Girl, feel like Rihanna. Was Bori für die SF, für die mein Auto leid auf Havana. Ich bin Luki, was Anna, wie Schabbi, Huni, Miss Diana. Lass du Anna Montana, ne Bad Girl, feel like Rihanna. Lass du Anna Montana, ne Bad Girl, feel like Rihanna. Wie schaue ich, wenn man am Lach, hat er wie alle, wenn er sei, auf dem Tag seinen Maschhag, wo ruhig dann die Männer ragnar. Er gibt sie da keine Arme, lass mal, leite mal dort, die mich hässt mal. Alleit ob ihr, wie seht, wo er hau, eine Tanne seh ich mir so. Perit mingin, die ich ja, BBL, nicht in der Teil. Schon tollei, er mag Gas mal, der mich kommt und leid die Kerma. زي شيكا بلا فوكس هفضل دايما ايو دانا احنا نعلي على بلدك وانا فايت مي بحزنة انتم بالحوز انا بانك باك الحوز تريري ابدي انا كيب موس سبايسي دمي بري بري صوص سبايسي دمي بري بري صوص بس بوري في دي اسافر يومين او تلاتة فافانا مش ملوكي بس انا بيشبهوني مزيانا لستو انا منتانا انا بات قلبي لا ريانا Lasst du eine Montana, ne Bagel, wie la Rihanna. Hat die Show, sie die Welt nehmen. Nimm ich ab, weg in der Mien. Der wird für Schiller Museum. Wenn ich so deine Kamin. Dachte Gabi, sei Team. In der Fake mit Versehen. Dachte Gabi, sei Team. Messi, Argentin. Was Puri für die SL für Jungen auf der Leiter Favana. Mich mit Luki, Bessana, mich hab die Uni, Miss Diana. Lass du eine Montana, ne Bad Girl, feel like Rihanna. Lass du eine Montana, ne Bad Girl, feel like Rihanna.